Zwei Leute unterhalten sich über eine Party. Üben Sie nun zu dieser Situation Relativsätze. Formen Sie aus zwei angegebenen Sätzen einen Relativsatz als Frage. Sie hören zuerst ein Beispiel. Wer ist das junge Mädchen? Es hat so viel geflirtet. Wer ist das junge Mädchen, das so viel geflirtet hat? Das ist meine Nichte. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Wer ist die Frau? Du hast mit ihr getanzt. Wer ist die Frau, mit der du getanzt hast? Das ist meine Ex-Frau. Wer ist der Mann? Du hast ihn so nett begrüßt. Wer ist der Mann, den du so nett begrüßt hast? Mein Kollege. Und wer ist das Paar? Du hast dich mit ihm lange unterhalten. Wer ist das Paar, mit dem du dich lange unterhalten hast? Das sind alte Freunde von mir. Aha, jetzt kenne ich mich besser aus.